Der Vertreter der Freimaurerei in Deutschland, General Etzel, soll später selbstverständlich seine Teilnahme bestritten haben. Aber die Tatsache, dass in Locarno von den Brüdern Freimaurern des Völkerbundes jener bekannte Vertrag abgeschlossen wurde, in dem der Reichspräsident von Hindenburg und Bruder Stresemann das Diktat von Versailles mit der Verzichtleistung auf Elsaß-Lothringen nochmals und diesmal freiwillig anerkannten, zeigt dem Profanen, dass es mit dem Geist von Locarno eine ganz besondere freimaurerische Bewandtnis haben muss. Die Brüder in Deutschland sollten an der Vernichtung ihres eigenen Vaterlandes durch Unterlassungen und Taten mitarbeiten. Menschenveredelung wollten die Brüder in Frankreich an den Brüdern in Deutschland treiben, soweit dies überhaupt noch nötig war. Ihren Volksstolz, ihre nationale Würde galt es bis zum letzten Rest auszumerzen, während in Frankreich unter freimaurerischem Einfluss bis in die Schulbücher hinab die Hetze gegen die Deutschen planmäßig und ganz öffentlich betrieben wurde. Diesem sollte auch die Anerkennung des jüdischen Weltordens B'nai B'ris von Seiten der Großlogen in Deutschland dienen. Darin liegt aber die besondere Bedeutung der Ausführung dieser Absichten, dass sie gerade im krisenschwangeren Yahweh-Jahre 1906 erfolgte. Der Deutsche Großlogenbund nahm im Mai dieses Jahres auf Antrag der Großloge in Hamburg und der Großen Mutterloge des Eklektischen Bundes in Frankfurt, die nach Bruder River schon die undurchsichtigste aller Großlogen ist und nach Gottfried zur Beek 1921 durch die im Jahre 1807 gegründete Tochterloge zur aufgehenden Morgenröte, stets Verbindung nach Frankreich unterhalten hat. Nach den Denkschriften Bruders Diedler aus dem Jahre 1849 gehört diese Großloge zum Großen Orient von Frankreich in Paris. Den offiziellen Verkehr mit der einen freimaurerischen Großmacht Frankreichs, der Großen Loge in Frankreich, auf und gestattete, dass Großlogen in Deutschland mit den jüdischen Weltorden B'nai B'ris in offiziellen Verkehr treten durften. Die Großlogen in Deutschland können sich über die ausschlaggebende Beteiligung ihrer Brüder in Frankreich an der wenig erfreulichen Gestaltung der Verhältnisse in Elsaß-Lothringen wirklich nicht im Unklaren gewesen sein. Sie mussten aber vor allem die Absichten der freimaurerischen Großmächte Frankreichs genau kennen, die sich gegen das Bestehen Deutschlands und Österreich-Ungarns, das Leben des deutschen Volkes und auch gegen die Herrscherhäuser beider Staaten richteten. Die Große Loge in Frankreich war nicht besser als der Großorient selbst. Ihre Presse hatte doch 1888 deutlich gegen Kaiser Wilhelm und das Reich geschrieben. Die Großlogen in Deutschland mussten auch wissen, dass ihr Führer der zweiten Arbeiterinternationale der Loge Art et Travail, Kunst und Arbeit, in Paris angehörten und konnten sich über solche Brüder Arbeiter der königlichen Kunst nicht im Unklaren sein, zumal diese Loge unter der Obedenz des Großorients von Frankreich arbeitete. Dummdreiste jüdisch-freimaurerische Verlogenheit leugnet diese erwiesenen Tatsachen wie alle Verbrechen der Vergangenheit. Das Bundesblatt der altpreußischen Großloge zu den drei Weltkugeln schreibt 1905 auch klar und deutlich, Zitat: Überhaupt ist die Freimaurerei des Auslandes, im Besonderen die Frankreichs, welche die KK hier in Deutschland zu beeinflussen beginnt. Zitat Ende. Also noch vor der Anbahnung des offiziellen Verkehrs. Zitat: Der Geist des Materialismus und des Radikalismus macht sich von dort her mehr und mehr geltend und sucht die KK in Bahnen zu drängen, die schließlich dahin führen würden, wo die französische Freimaurerei sich befindet. Zitat Ende. Die Brüder in Deutschland sahen also klar. Gern hat sich das Bundesblatt gewiss nicht so deutlich ausgesprochen. Wenn die Großlogen Deutschlands trotzdem 1906 den offiziellen Verkehr mit einer Großloge Frankreichs anknüpften, so bedeutet das nichts mehr und nichts weniger, als dass die Brüder Freimaurer in Deutschland die Bestrebungen der Freimaurerei in Frankreich und damit der gesamten Bruderkette auch unmittelbar billigten und nach Weisungen der unsichtbaren Väter billigen und decken mussten. Durch den Schein treu vaterländischer Gesinnung, den sich der künstliche Jude den Profanen gegenüber gab, wurden die Bestrebungen besser vor den ahnungslosen Deutschen vertarnt. Die Tatsache, dass mit dem Großorient in Frankreich der Verkehr noch nicht aufgenommen wurde, hat keinerlei Bedeutung und war auch nur Vertarnung. Denn den einzelnen Brüdern der Großlogen in Deutschland und den Brüdern des Großorients in Frankreich war es gestattet, die entsprechenden Logen des anderen Landes zu besuchen und an deren Arbeit teilzunehmen. Für einen offiziellen Verkehr innerhalb des Großlogenkreises gab es ja auch andere Wege als den formellen, von Großloge zu Großloge. Das zeigt der Verkehr zwischen der Freimaurerei in England und in Frankreich, deren Großlogen indes selbst in keinem amtlichen Verkehr miteinander standen. Eingeweihte Hochgradler hatten diese Aufgabe zu erfüllen. Die unmittelbare Mitarbeit der Freimaurer und damit der Judenschaft in Frankreich an der Zerstörung der inneren Festigkeit des deutschen Volkes war indes eine weitere Verstärkung der unsichtbaren Front der überstaatlichen Mächte gegen das deutsche Goyim-Volk. Der unmittelbare, rein jüdische Einfluss hatte gleicherweise eine starke Betätigungsmöglichkeit durch die Anerkennung des Ordens Bnei Bris gefunden, über dessen Vernichtungswillen den Goyim-Völkern gegenüber Gewissheit bestehen musste. Dass trotzdem gerade dieser Orden als gerechte und vollkommene Loge anerkannt wurde, ist eine besonders starke freimaurerische Enthüllung, die alle freimaurerischen Verdrehungskünste nicht mehr aus der Welt schaffen können, denn ein amtlicher Verkehr ist nur unter gerechten und vollkommenen Logen freimaurerisch zulässig. Er verankerte sich fest in Deutschland, auch in Österreich-Ungarn, dessen Hauptstädte sein besonderes Arbeitsfeld wurden. Er konnte die Arbeit der jüdischen Organisationen, die in der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterinternationale ihre wichtigstes Machtinstrument hatten, durch Einwirkung auf die gebildeten Kreise harmonisch ergänzen.